Zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch den Genossen Kim Jong-il gab es am 23. August im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine Räteveranstaltung der Mitarbeiter des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft und der Bauern. Der Vorsitzende des Zentralvorstandes und die Funktionäre des Verbandes sowie die Bauern in der Stadt Pyongyang nahmen daran teil. Die Redner unterstrichen, dass Kim Jong-il durch seine originelle Führung der Songun-Revolution epokale Wunder und Umwälzungen in der anti-imperialistischen und anti-amerikanischen Konfrontation und beim sozialistischen Aufbau bewirkt habe